Banken kümmern sich mittlerweile zunehmend um das Klima, aber zu wenig um die Natur. Das gilt sowohl für ihre Investitionen, weil Überschwemmungen, zerstörte Infrastruktur und vieles mehr zu handfesten Risiken geworden sind, die man einkalkulieren muss. Es gilt aber auch für ihre Finanzprodukte. Das Angebot an sogenannten Green Bonds ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Solche Anleihen unterscheiden sich in der Struktur und im Risikoprofil in der Regel nicht von normalen Anleihen. Allerdings investieren Green Bonds, der Theorie nach, das Geld ausschließlich in nachhaltige und klimaschonende Projekte. Oft sind dies Klimaschutz- und Umweltprojekte, wie etwa eine Windparkanlage oder energieeffiziente Gebäude. Heißt es dazu zum Beispiel bei der Sparkasse. Dieser Markt ist in den vergangenen Jahren geradezu explodiert. Er hat sich zwischen 2010 und 2019 auf 250 Milliarden Dollar pro Jahr verhundertfacht und 2021 die Rekordsumme von mehr als 430 Milliarden Dollar erreicht. Green Bonds sind in Mode gekommen. Die Aussichten gelten auch bei profitgetriebenen Investmentbankern als rosig. Ob sie immer halten, was sie versprechen, Stichwort Greenwashing, darf bezweifelt werden, aber sie spiegeln einen richtigen und vielversprechenden Trend wider. Allerdings fehlt das Thema Biodiversität und nachhaltige Landnutzung hier noch fast komplett und macht bisher nur etwa 3% dieser grünen Anleihen aus, wie das Global Landscapes Forum zusammen mit der Luxemburg Green Exchange Bank errechnet hat. Der weitaus überwiegende Teil fließt in den nachhaltigen Energie- und Transportsektor. Als Grund gaben die beiden Institutionen an, Artenvielfalt und Naturschutz seien nicht so leicht zu fassen, die Wirkungen schwerer zu messen. Auch fehle es am für Finanzentscheidungen nötigen Reporting. Mit anderen Worten, Biodiversität ist noch nicht Teil von Business- und Investitionsentscheidungen und hat in der Finanzwelt nicht den Stellenwert, den es gemessen an seiner Bedeutung haben müsste. Entsprechend hätte man sich ein deutlicheres Signal von Montreal in Richtung Berichterstattung, Offenlegung und grüne Investitionen gewünscht.